Die Prinzessin von Celle, Fragment von Friedrich von Schiller. Personen: Der Herzog von Hannover, Ernst August, der Erbprinz Georg, die Herzogin von Hannover, Sophia, die Erbprinzessin Sophia Dorothea, der Herzog von Celle, Georg Wilhelm, die Herzogin von Celle, Madame Dolbrös, der Graf von Königsmark, der Graf von Platen, die Gräfin von Platen, die Baronesse von Moltke, die Gräfin von Wyck. Entwurf: Da es dieser Geschichte an einem prägnanten, dramatischen Momente und überhaupt an sogenannten äußern Handlungen fehlt, so sind diese zu suchen und aus dem Stoffe herauszuwickeln. Vor allen Dingen muß die Handlung prägnant und so beschaffen sein, daß die Erwartung in hohem Grade gespannt und bis ans Ende immer in Atem gehalten wird. Es muß eine aufbrechende Knospe sein, und alles, was geschieht, muß sich aus dem Gegebenen notwendig und ungezwungen entwickeln. Daher müssen alle Partien in höchster Einheit verschlungen sein und alle bewegenden Kräfte auf einen einzigen Punkt hindrücken. Alles steht in Korrelation, die königliche Hoffnung und die niedrige Abkunft der Prinzessin, die zwei fürstliche Gattinnen, nämlich die Herzoginnen, die zwei Mätressen, der blühende Königsmark und der alte Herzog, der feurige Freund und der kaltsinnige, brutale Gatte. Damit die Geschichte rasch zu einer Katastrophe sich abrolle, muß gleich anfangs ein lebhafter Stoß hineingebracht werden. Es muß alles gleich so anfangen, daß eine Krise erwartet wird. Gleich die erste Szene muß leidenschaftlich und entweder selbst Tat oder doch unmittelbare Wirkung davon sein. Das schlimme Verhältnis der Ehegatten exponiert sich schnell, aber zugleich müssen sich mehrere andere Verhältnisse exponieren, dass man in ein rasches und reiches Leben sogleich versetzt wird. Aus diesem Stoff kann eine Tragödie werden, wenn der Charakter der Prinzessin vollkommen rein erhalten wird und kein Liebesverständnis zwischen ihr und Königsmark stattfindet. Das tragische Interesse gründet sich auf die peinliche Lage der Prinzessin im Hause ihres Gemahls und am Hof ihrer Schwiegereltern. Prinzess zeigt das mutige Streben eines freien Charakters gegen Borniertheit und Gemeinheit. Prinzessin stellt dar eine edle Natur, welche gemeinen Verhältnissen und Absichten aufgeopfert worden, sich mit allen Waffen der Unschuld und Natur dagegen vergebens wehrt. Von den Hauptpersonen verachtet, sieht sie sich verlassen von den Höflingen und insultiert von den frechen Buhlerinnen ihres Gemahls und ihres Schwiegervaters. Sie kennt ihre Pflichten, und ob sie gleich ihren Gemahl nicht aus Liebe wählte, so ist es ihr doch ein Ernst, ihm zu leben und den Namen seiner Gattin im ganzen Umfang zu verdienen. Die zurückgesetzte Gemahlin, die beleidigte Frau, die gereizte Fürstin stellen sich in der Prinzessin dar. mit einem Herzen, welches Liebe fordert und im Hause ihrer Eltern einer zärtlichen Behandlung gewohnt, ist sie an den Hof zu Hannover unter Menschen gekommen, welche für nichts Sinn haben als für ihre Fürstlichkeit und für die Vergrößerung ihres Hauses. Als die Tochter einer bloßen Adeligen, denn ihre Mutter war nicht fürstlichen Geblüts, wird sie an dem stolzen Hof zu Hannover mit Verachtung angesehen. Ihr Gemahl hat sie nicht selbst, viel weniger aus Liebe gewählt. Bloß um die Erbschaft des Herzogtums Celle sich nicht entgehen zu lassen, hat die Herzogin ihre Abneigung gegen ein solches Missbündnis überwunden und die Prinzessin ihrem Sohn zur Gemahlin gegeben. Für ihre Person ist sie also unwillkommen in diesem Fürstenhaus. Ihrem Gemahle, der sie nicht gewählt hat und der schon in der Gewalt einer Mätresse ist, ist sie gleichgültig und wird ihm bald durch ihre Empfindlichkeit lästig. Die Prinzessin ist in einer Lage, worin viele ihres Standes sich befinden. Es blieb ihr also eins von diesen beiden zu tun, entweder sich mit Klugheit der Verhältnisse Meister zu machen, in denen sie einmal ist, und folglich jene Menschen nach ihrer Weise zu beherrschen, oder, wenn sie dazu nicht den Charakter hatte, sich mit der gewöhnlichen Passivität und Ergebung in diesen Zustand zu resignieren. Eins von beiden würde jede gemeine Weltnatur gewählt haben, aber für das erste denkt sie zu stolz und zu edel, und für das zweite ist sie zu lebhaft. Sie hat im väterlichen Haus die Behandlung eines geliebten, einzigen Kindes erfahren. Sie ist sich ihrer Vorzüge bewusst, und die Vernachlässigung, die sie erfährt, kränkt sie aufs Tiefste. Und eben weil sie eine edle Natur ist, so verschmäht sie es, sich zu der Armseligkeit der Menschen, mit denen sie zu tun hat, herabzulassen. Sie pocht auf ihr Recht, sie hüllt sich bloß in ihre Unschuld und natürliche Würde, wofür jene keinen Sinn haben. Ihr lebhafter Verstand lässt ihr die Gemeinheit um sich herum lebhaft fühlen, und sie schont sie nicht. Dadurch aber bringt sie nur Hass und Erbitterung hervor. Kurz, sowohl ihre schöne, edle Natur widerstrebt diesem Zustand, als auch ihre verzeihliche Eigenliebe und ihr Stolz können sich nicht leidend darein ergeben. Dazu kommt, dass eine beredte Zunge, die ihrer Hofdame und noch mehr die ihres Freundes, ihren Unwillen schüren. Sophie ist eine edle Natur, in gemeine, kleinliche, herzlose Verhältnisse geworfen. Sie würde das Glück eines edlen Mannes gemacht haben, aber das Schicksal hat sie zur Gattin eines gemeinen Alltagsmenschen gemacht, der für ihren Wert keinen Sinn hat, der in den Schlingen einer schlechten Person ist, dem jede schöne freie Menschlichkeit fremd ist. Ihr erster Gedanke ist, da sie es an dem Hof zu Hannover nicht mehr ertragen kann, sich in die Arme ihrer Eltern zu werfen. Diese befinden sich eben auf einem Besuch zu Hannover, wo die politische Vergrößerung dieses Hauses soeben alle Gemüter beschäftigt. denn der kaiser hat dem herzog die kurwürde zugesagt und in england hat man die herzogin von hannover zur succession in diesem königreich berufen. Dazu bedarf es aber der Vergrößerung, und es kommt doppelt darauf an, alle Besitzungen des Hauses Hannover und Celle zu vereinigen, welche zu trennen von anderen gearbeitet wird. Beide Ereignisse werden als höchst erfreulich gefeiert, und ein glänzendes Hoffest ist deshalb veranstaltet. Aber selbst dieses fröhliche Familienereignis führt eine Kränkung der Prinzessin herbei, denn die Herzogin von Hannover, ganz von königlichen Hoffnungen trunken, macht ihr ein Verbrechen aus ihrer Gleichgültigkeit und lässt ihr fühlen, dass sie sie des sie erwartenden Glücks für unwürdig halte, und wirft einen beleidigenden Seitenblick auf ihre Geburt. Sophia fühlt bei dieser öffentlichen Freude nur ihr häusliches Unglück, denn eben jetzt ist ihr von ihrem Gemahl und seiner Mätresse eine empfindliche Kränkung widerfahren. Eben jetzt also, wo ihr die schönsten Hoffnungen zu blühen scheinen, wo das Haus Hannover dem höchsten Glanz entgegengeht, überrascht sie ihre Eltern mit der unerwarteten Bitte, sie wieder bei sich aufzunehmen. Dieser Widerspruch ihres Zustandes mit dem öffentlichen gibt eine tragische Situation. Verlassen will sie dieses Haus gerade in dem Momente, wo es das höchste Glück scheint, ihm anzugehören, und ohne dass sie für Glanz und Größe unempfindlich wäre. Ihrem Vater tut sie zuerst dieses Geständnis, und wie sie ihn unbeweglich findet, dann bestürmt sie das mütterliche Herz. Aber ihre Mutter hat sich vergebens ihrer bei dem Vater angenommen. Der Herzog von Celle steht unter der höheren Influenz der Herzogin von Hannover und ist selbst gegen seine Gemahlin diesmal streng und hart. Mutter und Tochter vermischen ihre Tränen, und die Prinzessin muß ihre Eltern abreisen sehen. Die Eltern aus Celle, besonders der Vater, freuen sich der künftigen Erhebung ihrer Tochter, und zu ihrem Erstaunen und Schmerz will sie ins väterliche Haus zurück. Prinzessin will anfangs ihren Eltern nicht die Confidence machen, sondern ihren Verdruß allein tragen, aber es wird zu arg, und ihre Empfindlichkeit ist stärker als ihr Entschluss zu schweigen. Noch in Anwesenheit der Eltern erfährt sie eine ihr unerträgliche Begegnung. Die Gräfin Platen bietet der Prinzessin etwas ganz Unerträgliches. Herzogin von Celle antwortet ihrer Tochter, welche sagte, dass sie, die Herzogin, doch durch Liebe sei beglückt worden, dass ihr Mann ihr den Fürstenhut zu Füßen gelegt habe. Sie sehe an ihrem Beispiel das Heiraten der Liebe doch nicht glücklich enden, dass sie, die Herzogin, jetzt eine ganz andere Begegnung von ihrem Gemahl erfahre. Dulden sei des Weibes Los, es sei doppelt das Los der Fürstentöchter. Wehmut der Prinzessin, wenn sie ihre Eltern fortreisen sieht. Jetzt ist sie ganz ihren Feinden preisgegeben und muß ihren Hohn, ihren Triumph erfahren. wenn diese weg sind und die feinde der prinzessin über sie zu triumphieren glauben, so rafft sie sich zu einem edeln entschluß zusammen. Sie will ihren gemahl zurückführen, sie will ihn gewinnen oder doch von seinem unrecht überzeugen. In dieser absicht sucht sie ihn auf und sucht sich ihm zu nähern. Sie schmückt sich, um ihre Schönheit geltend zu machen und ihre Nebenbuhlerinnen zu verdunkeln, um seine Eitelkeit zu reizen. Auch trägt sie wirklich einen Triumph davon und ist nahe daran, seine Neigung zu erobern. Königsmark wird von dem Liebespfeil getroffen, der auf ihren Gemahl gerichtet war. Der Triumph der Prinzessin macht ihre Feindinnen nur desto erbitterter gegen sie. Sie bringen den Erbprinzen dahin, dass er seine Gemahlin empfindlich beleidigt, und gerade in dem Moment, wo sie sich ihm aufrichtig nähern wollte. Worin besteht die Beleidigung, die der Prinzessin von ihrem Gemahl und von den Mätressen widerfährt? Es wird ihr einmal verboten, an einem gewissen Ort zu erscheinen, jemandes Besuch anzunehmen, einen gewissen Schmuck zu tragen. Eine Person, welche sie beschützt, wird beleidigt, ein unschuldiges Vergnügen wird ihr verkümmert. Sie sieht sich deseriert. Gräfin Platen muss eine Ursache haben, der Prinzess übel mitzuspielen. Sie muss von ihr beleidigt sein. Mätresse des Prinzen Georg ist weniger tätig. Nicht sie ist's, welche von der Prinzessin am meisten gehasst wird. Nach der Misshandlung, die sie von dem Erbprinz erfahren, ist ihr Herz ganz von ihm abgewendet, aber gerade jetzt fängt das Seine an, sich ihr zuzuwenden. Die Scham, das Mitleid, die Reue tun diese Wirkung. Doch da sie weit entfernt ist, dies zu ahnen, so benutzt sie diesen Moment nicht, und ihre Feindinnen haben Zeit, ihn fruchtlos zu machen. Auch die junge Prinzess kann dazu dienen, den Vater zu rühren. Den Erbprinz inkommodieren ihre Ansprüche auf sein Herz. Er meint, sie habe genug, dass sie seine Hand und seine Würde besitze. Er hat sie ohne Neigung geheiratet. Nachher aber wirft er sich doch sein hartes Betragen vor und glaubt ihr zu viel getan zu haben. Diese Stimmung ist ihren Feinden der Familie Platen gefährlich, und sie müssen alles anwenden, um eine Versöhnung unmöglich zu machen. Jetzt bedienen sie sich des Motivs der Eifersucht, denn da er anfängt, eine gewisse Neigung für die Prinzessin zu fühlen, so ist er auch der Eifersucht desto fähiger. Der Fürstenstolz des Erbprinzen kehrt sich auch einmal gegen seine Mätresse, und er sagt ihr einige harte Dinge, indem er sie neben seiner Gemahlin herabsetzt. Aber er kann sich darum doch aus dem Netz der Buhlerin nicht loswickeln, weil sie seine ganze Schwäche kennt und zu benutzen weiß. Sein beharrlicher Charakter ist für sie, bloß die augenblickliche edle Anwandlung gegen sie. Hingegen ist bei der Prinzessin der beharrliche Charakter edel, und nur die augenblickliche Anwandlung zuweilen weibliche und menschliche Schwäche. Interessant ist die anfangende Neigung des Prinzen zu seiner Gemahlin, von der sie nichts ahnet. Er verliert das schöne Glück, dessen er nicht wert ist, und fällt zu der Buhlerin zurück, was er wert ist. Die Herzogin von Hannover erscheint der Prinzessin in einem Augenblick als eine hilfreiche Freundin, wo sie sich ganz verlassen sah. Sie irrt sich aber, wenn sie etwas von dem Herzen der Herzogin hofft, die nur für die Verhältnisse handelt. Auch diese Täuschung ist tragisch. Es ist ein Charakterzug der Herzogin von Hannover, dass sie ihre Schwiegertochter verachtet und ihr doch mit einiger Zartheit begegnet. Dieses tut sie aus Achtung gegen sich selbst, aus einer gewissen vornehmen Gesinnung, auch aus Mitleiden. Zuweilen will auch die junge Prinzessin ein Herz zu ihr fassen, aber dann findet sie die Herzogin immer kalt und verschlossen, und ihr aufwallendes Vertrauen sinkt sogleich wieder. Unter diesen Umständen ist Königsmark für die Prinzessin eine sehr gewünschte Erscheinung. Sie kannte ihn schon an ihres Vaters Hof. Es ist ein freundschaftliches Vertrauen zwischen ihnen. Sie weiß sich von ihm verstanden. Sie ist seines Anteils gewiss. Deswegen erblickt sie ihn mit einem gewissen Grade von Leidenschaft. Ein solcher Freund ist es ja, der ihr längst gefehlt hat. Ihr Entschluss steht fest, Hannover zu verlassen. Alle Bande sind los, die sie halten können. Aber zur Ausführung bedarf sie eines Freundes, der Mut und Klugheit besitzt. Königsmark findet die Prinzessin schöner als je und in einer leidenschaftlichen Bewegung. Das Feuer, mit dem sie seine Erscheinung ergreift, entzündet ihn. Königsmark wird durch die Liebe an den Hof zu Hannover zurückgeführt. Die Beleidigung, welche seiner geliebten Prinzessin von ihrem Gemahl geboten wird, reizt seine chevalereske Gesinnung. Er will den Erbprinzen deswegen zur Rechenschaft ziehen. Eigenes Verhältnis des freien Edelmanns zum Fürsten. Er ist nicht hannöverischer Diener. Königsmarks erster Auftritt muss aufs Höchste prägnant und dramatisch sein. Er ist eine chevalereske, großmütige und feurige Natur, der sich aber doch zu sehr in seiner Rolle gefällt und der zum bloßen Freund und Helden zu zärtlich, auch zu eitel ist. Er tritt später in die Handlung ein, wenn die Eltern aus Celle schon weg sind, wenn die Prinzess schon den vergeblichen Versuch auf ihren Gemahl gemacht hat, kurz, wenn sie das höchste Bedürfnis eines Freundes empfindet. Sie ist also ganz hilflos und ihr Schicksal wird vollends tragisch, dass das Mittel, welches sie zu ihrer Rettung erwählt, zu ihrem Untergang ausschlägt. Ihre letzte Ressource ist endlich, mit Hilfe des Grafen von Königsmark in ein Kloster in Sternchen zu fliehen. Die rührende Situation ist, dass sie sich mit einem gewissen Feuer von Vertrauen und Freundschaft an den Grafen Königsmark anschließt, der sie liebt und ihrer nicht wert ist, dass sie in größter Unschuld sich dem schwersten Verdacht mit ihm aussetzt und der unwiderleglichste Anschein von Schuld auf sie fällt, indem sie rein ist wie die Unschuld. Dieser Schritt, den sie in aller Unschuld gegen Königsmark getan, stellt sie dem Schein der Schuld bloß und führt einen unglückseligen Eklat herbei, der ihren Ruf vor der Welt zugrund richtet. ein maskenball ist einzuführen, auf welchem irrungen möglich werden. Die prinzessin verkleidet sich auf demselben zweimal und hat mit ihrem gemahl, ohne daß er sie kennt, eine szene. Gräfin Platen kommt mit Königsmark zusammen. Königsmark sucht ein Tête-à-tête mit der Prinzessin. Indem die Mätresse des Erbprinzen von ihm beleidigt ist, ist die Buhlerin des Herzogs von dem Königsmark beleidigt worden. Davon, daß beide Schwestern sich in Vater und Sohn teilen, ist auszugehen. Sie werden dadurch unüberwindlich. Eine Kur oder kleinere Assemblée den Abend vorher, ehe Königsmark die geheime Zusammenkunft mit der Prinzessin hat. In dieser Gesellschaft fragen ihn ihre Augen, ob alles zu ihrer Flucht veranstaltet. Prinzessin hat einen großen Skrupel über die nächtliche Zusammenkunft, die sie dem Königsmark bewilligt. Geschichte mit dem nachgemachten Billett. Königsmark will die Prinzessin bewegen, noch in der nämlichen Nacht sich zu flüchten. Seine heftige Leidenschaft schreckt sie und die Binde fällt ihr von den Augen. Szene nach dessen Ermordung und Arrestation der Prinzessin. Ungewissheit über Königsmarks Schicksal. Georgs Zurückkunft nach Hannover. Von der Arretierung der Prinzessin an bis zum Schluss des Stücks verstreicht noch einige Zeit. Die Volksliebe zu der Prinzessin wird auf eine mutige und rührende Art laut bei ihrem Unglück. Sie hat noch einen standhaften Willen in ihrem letzten Abschied, den sie durchsetzt. Trennung von der Baroness, von ihrem Kind soll sie nicht mehr Abschied nehmen, Trennung von ihrer Dienerschaft, welche sie beschenkt. Frohe Trennung von den verhaßten Mauern, ein Porträt, welches sie zurückläßt, es ist von ihrer Mutter. Wenn die Tat geschehen, in derselben Nacht kann der Erbprinz zurückkehren. Er ist unwillig über den Eklat der Sache, aber jene Kaltsinnigkeit und Gravität, die ihn als Mensch und Gatte Mangel an Empfindung zeigen ließ, hatte nun auch wieder das Gute, daß sie ihn das Gewaltsame verabscheuen lehrt. Doch will er seine unglückliche Gemahlin nicht mehr sehen. Er willigt in ihre Einsperrung, denn er hält sie für schuldig, wenigstens einer zu großen Begünstigung des Grafen. Diesen hasst er. Vorzüglich ist auf eine dramatischere Katastrophe und einen echt tragischen Ausgang zu denken, wo Unglück und Größe vereinigt sind, die schlechten Menschen triumphieren, aber Unschuld und Seelenadel bleiben doch ein absolutes Gut. Das Edle siegt, auch unterliegend, über das Gemeine und Schlechte. Die höchste Verlassenheit und Einsamkeit der Prinzessin, die nun nichts mehr hat als das Bewusstsein ihrer Unschuld und die Würde der Tugend. Die Katastrophe muss das Gefühl des Unherstellbaren geben, entschiedene Verachtung der Prinzessin gegen ihren Gemahl. Er hat eine Krone gewonnen, aber er hat ein edles Herz verloren. Entweder bin ich seiner nicht wert, oder er nicht meiner.